Hä? Was macht ihr denn hier? Die reguläre Folge erscheint doch erst nächste Woche. Na gut, wenn ihr schon mal da seid, dann haben wir natürlich auch was für euch. Stefan hat sich das Mikrofon geschnappt und meint, er müsste irgendwohin ein Gespräch führen. Was genau da passiert ist, das erfahrt ihr in dieser Sonderausgabe. Also viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer, zu diesem ganz besonderen Interview. Wir reden heute über eine spezielle Sportart, die wahrscheinlich die wenigsten kennen. Aber ich habe extra hier eine Expertin und da bin ich schon mal sehr dankbar, dass sie Zeit hatte. Und wie es dazu gekommen ist, erklären wir gleich. Ich will zunächst mal unseren Zuhörern so ein Bild generieren, damit ihr euch mal so ein bisschen das vorstellen könnt, wie dieser Sport abläuft. Ne? Also macht gerne mal kurz eure Augen zu und ich versuche euch mal das Ganze bildlich zu präsentieren. Stell dir eine spiegelglatte Eisfläche vor. Es ist kalt. Die Kälte kriecht dir die Beine hoch. 16 Menschen rasen auf dich zu. Schulter an Schulter mit bis zu 30 km/h. An ihren Füßen rasiermesserscharfe Stahlkufen. Ein falscher Schritt, ein Moment zu spät. Und alles würde in einer Massenkarambolage enden. Aber genau das passiert nicht. Denn im letzten Moment gleiten sie in perfekter Symmetrie ineinander hindurch. Kein Zusammenstoß, kein Fehler. Nur das gleichmäßige Kratzen der Kufen auf dem Eis. War das ein schönes Bild? Ich guck mal kurz. Ja, sie nickt. Genau. Wir reden hier vom Synchron-Eiskunstlaufen oder Englisch Synchronized Skating, deswegen immer die Abkürzung SYS, ne? Daher kommt das. Und ich freue mich auf meinen Gast. Und die Verbindung ist so ein bisschen über fünf Ecken. Ich muss ehrlich sagen, ich habe zuerst von dem Sport von der Enkelin meiner Physiotherapeutin erfahren. Und als ich dann von Jeff, den ich vom Volleyball kenne, ihr wisst ja, ich habe einen Ehrenamt im Volleyball, im Status ein Bild vom Synchron-Eiskunstlaufen gesehen habe, dachte ich mir, frage ich doch mal, was seine Verbindung ist. Und dann kamen wir auf seine Frau, Bianca nämlich. Früher Bianca Sonntag, heute Bianca Janke. Und ich freue mich, dass du da bist, denn du bist oder hast über 30 Jahre Erfahrung im Eiskunstlauf. Und diese hast du beim SC Berlin und Berliner TSC gemacht. Dazu kommt noch, dass dein Papa Präsident der Abteilung Eiskunstlauf beim SC Berlin mal war, richtig? Also dein Schwiegerpapa, Jeff, ne? Und seit 2000 gab es über 10 Mal die deutsche Meisterschaft im synchronen Eiskunstlaufen mit dem Team Berlin, sogar WM-Fünfte. Team Berlin 1, muss man ja korrekterweise sagen. Und dann warst du auch noch Trainerin. Und damit grüßen wir auch mal die heutige Trainerin, ne? Sabine Hanika. Wir dürfen sagen, das ist nämlich eure Trauzeugin. Danke, Jeff, dass du diese Verbindung geschaffen hast hier. Und ich freue mich, dass du da bist. Hallo, Bianca. Ja, hallo. So, jetzt habe ich so viel am Anfang geredet. Jetzt darfst du endlich loslegen. Stell dich doch kurz mal vor. Also, wie bist du überhaupt zum Eiskunstlauf auch gekommen? Ich bin zum Eiskunstlaufen gekommen, weil meine Brüder bereits Eiskunstlaufen gemacht haben und ich bin groß geworden in der Eishalle sozusagen. Meine Mama hat dort schon auch ehrenamtlich geholfen und im Kinderwagen liegend war ich schon in der Eishalle und sobald mir Schlittschuhe gepasst haben, musste ich auch aufs Eis und demzufolge, sobald es ging, war ich auf dem Eis. Okay, also dein Leben gehört dem Eis sozusagen. Ja, bis vor ein paar Jahren war es auch so, genau. Ja, und ich meine, wenn dein Papa Präsident von so einem Verein war, liegt es natürlich nahe, dass du dann auch das, da irgendwie, oder das täusche ich später. Mich? Das kam später. Ja. Okay, ja, spannend, ne? Und Ehrenamt, hast du gesagt, Jeff macht ja auch ein Ehrenamt, genauso wie ich, ne? Also das Engagement ist generationsübergreifend bei euch. Korrekt, genau. Euer Sohn spielt ja auch Volleyball, ne? Also ist auch im Sport zu Hause. Eine total sportliche Familie. Jetzt natürlich die Frage, wenn man beim Eiskunstlauf ist, wie kommt man dann zum Synchron-Eiskunstlaufen? Ja, das ist gar nicht so schwer und das ist auch gar nicht so weit weg. Man sieht halt die Perspektive im Einzellaufen oder im Paarlaufen oder eben halt auch beim Eistanzen nicht mehr so sehr, weil es ist ja eben halt auch Leistungssport. Und wenn man dann sagt, okay, der Partner zum Beispiel möchte nicht mehr, aber man selber möchte gerne noch ein bisschen weiterlaufen, kann man natürlich dann mal die Frage stellen, wie sieht's aus bei dem Team? Und dann macht man da eben halt bei einem Vorlaufen sozusagen mit. Und entweder sagen sie ja, natürlich, komm her. Ja. Oder eben halt, sie würden nein sagen. Aber normalerweise ist es so, dass die Teams brauchen immer neue Sportler und junge Sportler, die engagiert sind und da weitermachen wollen. Weil man kann ja Eislaufen in der, also auf dem Level eben halt auch nicht dauerhaft betreiben. Ja. Müssen wir auch so sagen. Da kommen wir im Detail gleich nochmal dazu. Wir müssen erstmal unsere Hörer so ein bisschen abholen. Synchron Eiskunstlaufen ist für mich auch ganz neu. Vor ein paar Wochen kannte ich das noch gar nicht. Und bei Synchron habe ich sofort auch an Synchron Schwimmen gedacht. Also eigentlich, oder Synchron, ja, Synchron Schwimmen, Synchron Turmspringen ist ja auch so ein bisschen synchron, ne? Das sind aber nur Sportarten, die so ein bisschen von wenigen gemacht werden. Also es gibt immer nur wenige Sportler, die das zusammen machen, ne? Beim synchronen Eiskunstlaufen ist es ja so, 12 bis 16 Leute, das ist ja schon eine ganz andere Hausnummer. Also früher waren es sogar mal 20, ne? Wir waren sogar mal 24. 24 sogar, ja. Ich habe 20 gelesen. Ach, spannend. Und wie du halt sagst, also man kennt es eigentlich, Eiskunstlauf, gibt einen Einzelläufer, dann hast du mal so ein Paarlauf und synchron ist so völlig unterm Radar, ne? Und meine Jugend oder Kindheit war halt sehr von Katharina Witt geprägt. Bin halt meine in der DDR auch groß geworden, deine auch, genau. Und ja, dann war irgendwie Schluss mit Eiskunstlaufen. Dann ist es so ein bisschen untergegangen. Und jetzt die letzten Jahre, jetzt auch gerade durch Olympia, die Winterspiele, ne, war ja Eiskunstlaufen auch so wieder ein bisschen populär. Und ich finde es halt schade, dass es danach auch wieder so ein bisschen ruhiger wurde, ne. Aber deswegen Synchron-Eiskunstlaufen, wie ist das? Also ich habe zum Beispiel auch gelesen, es ist eigentlich ein Frauensport. Maximal 4 Männer sind pro Team erlaubt. Wieso? Wie kommt es? Hast du da eine Erklärung oder gibt es da einen Grund für? Ich glaube, das ist ja so ein bisschen historisch gewachsen, weil ich glaube, Eiskunstlaufen selber machen mehr Damen als Herren. Ja. Und dann hat man halt den Damenüberschuss und die Herren gehen dann eher doch andere Wege, wenn sie eben halt dann nicht mehr weiterlaufen möchten. Also da ist eher die Motivation weiterzumachen und sich eben halt einem Team anzuschließen, ist, glaube ich, bei den Mädchen, Damen, Ladies, wie auch immer man das ausdrücken möchte, schon ein bisschen höher als bei den Herren. Okay, das heißt, aktuell gibt es halt auch wenig Herren, die zum Beispiel bei euch, genau, da beim Berliner TSC aktiv sind. Gibt es eigentlich gar nicht, oder doch? Na doch, man versucht schon immer auch Jungs zu akquirieren und auch, ich sag jetzt mal, in den Einzellauf mit reinzukriegen und so weiter, dass ich sag mal, Synchron-Eiskunstlaufen ist eher so ein bisschen diese Geschichte, es hat nicht 100% funktioniert mit den Sprüngen oder was auch immer, oder man hat sich eben halt stark verletzt und die Karriere ist jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt machbar und dann geht man halt in die Richtung, da hat man ein Team drumherum und die sind alle eben halt gleich und dann ist es eben halt die Frage, können die Jungs das wirklich weitermachen oder nicht? Und dadurch, dass eben halt schon frühzeitig weniger Jungs anfangen, bleiben auch nicht mehr so viel übrig. Genau, ne? Wie war denn das bei dir? Also wann hast du gemerkt, okay, das ist jetzt nicht mehr so ein Einzelsport, sondern ist ja mehr so dieser Teamsport, ne? Also du hast ja gesagt, man wird möglicherweise angesprochen. Gibt es denn auch Leute, die direkt im synchronen Eiskunstlaufen anfangen oder fängt man eigentlich immer so als Einzel-Eiskunstläufer an? Nee, also man kann natürlich auch schon im Nachwuchsbereich anfangen oder sogar noch weiter drunter. Man kann direkt in diese Richtung auch gehen. Das war natürlich am Anfang ein bisschen anders. Da hat man natürlich schon mit den Aussteigern sozusagen so ein Team aufgebaut und auch erweitert, aber man hat sich ein bisschen umorientiert und hat gesagt, okay, man kann eben halt auch nur in die Richtung Synchron-Eiskunstlaufen gehen und da gibt es viele Angebote auch. Und natürlich, da sind die Trainingszeiten ein bisschen weniger, als wenn man jetzt in Anführungsstrichen normale Eiskunstlaufen reingeht. Das ist ja halt auch, wenn man so überlegt, du hast halt diese klassische Eiskunstlaufkarriere, ne? Wie man sie halt kennt in Anführungszeichen, und dann hast du wirklich unterm Radar diesen Sport halt, ne? Also ja, das ist schon eine Faszination. Und jetzt gibt es ja wie auch beim Einzeleiskunstlauf oder Paarlauf gibt es ja verschiedene Kernelemente. Und da habe ich recherchiert, ja, es gibt zahlreiche, also ist, glaube ich, nur elendlange Liste von Elementen, die man aufführen kann. Manche sind, glaube ich, Pflicht, ne? Genau. Und ja, also angefangen von Mühlenkreisen, Intersections. Wir hatten vor dem Gespräch, hatte ich dir so ein bisschen gesagt, dass ich mal zwei vorstellen möchte. Zum Beispiel Mühlen, ne? Wie kann man sich das bildlich vorstellen? Tatsächlich wie eine Mühle. Wie eine Mühle. Also die Mühlenflügel, so kann man sich das zum Beispiel sehr gut vorstellen, um ehrlich zu sein. Und ich habe dazu so ein Bild, weil, dass man auch mal den Unterschied merkt, weil die Läufer sind ja an verschiedenen Positionen, ne? Genau. Und zum Beispiel wie so eine Peitsche. Du hast halt die Mitte der Peitsche, wo man sich halt wenig bewegt, ne? Aber auch präzise sein muss. Und dann hast halt das Ende der Peitsche, wo du halt große Strecken zurücklegen musst. Und das jetzt zu kombinieren, finde ich schon mal faszinierend. Also das war ein echt schönes Bild, diese Fliehkräfte, die man da auch überwinden muss. Ne? Das stimmt. Und das ist auch wirklich gar nicht so einfach, weil die Mitten sind schuld, wenn es nicht funktioniert. Einer muss ja schuld sein, ne? Genau. Aber genau, das ist das Gemeine, ne? Es ist halt ein Teamsport und wenn wie so ein Legostein, ne? In so einer Kette, genau. Wenn der dann nicht funktioniert, dann ist die ganze Figur kaputt sozusagen. Und dann gibt es die Intersections, also die Durchkreuzungen. Das ist auch ein wahnsinniges Bild, finde ich. Das ist so für mich wie so ein gigantischer Hochgeschwindigkeitsreißverschluss, sage ich mal. Na, ja, sie nickt, genau. Ja. Und es ist ja, wie orientiert man sich da? Passt so das Bild? Das ist wie so ein Schwarmverhalten bei Vögeln, dass du im Prinzip eigentlich nur auf deinen Nebenmann so ein bisschen achtest. Genau. Das haut genau hin, ne? Ja. Also du brauchst gar nicht das ganze Team im Blick haben, sondern du musst nur wissen, was passiert neben dir. Genau, ne? Die Ausrichtung, nach wem orientiere ich mich, ist da zu 100% notwendig. Und ich muss mich nicht ans andere Ende orientieren. Das interessiert mich tatsächlich nicht wirklich, sondern wirklich mein direkter Gegenpart beziehungsweise mein Nachbar, damit eben halt auch die Lücke, wo eben halt dann der andere durch muss, auch gegeben ist, ne? Also faszinierend, auch wenn du das so erzählst, habe ich auch diese Bilder im Kopf, ne? Also das finde ich schon beeindruckend. Peripheres Sehen ist ja auch wahnsinnig wichtig und halt auch das Gehör vielleicht, oder? Eher weniger. Ja, das Gehör brauchst du, um auf die Musik zu hören. Stimmt, ja, das ist ja das, wonach du genau arbeitest. Genau, das stimmt. Ne? Wie ist denn die Bewertung, also die Kampfrichter, was bewerten die eigentlich beim synchronen Eiskunstlauf? Also es gibt einen technischen Teil, der eben halt die Elemente an sich, den Schwierigkeitsgrad bewertet und dann gibt es noch den, wie soll ich das ausdrücken, also den Präsentationsteil, wo eben halt auch Musikauswahl, Interpretation, wie gut läuft der Schlittschuh und so weiter. Mhm. Also ähnlich wie auch im Einzellaufen und im Paarlaufen jetzt gibt es halt diese Unterscheidung in der Bewertung. Okay, und welche Rolle spielt sozusagen, wir hatten vorhin das, wenn du jetzt in der Kette der Läufer bei irgendeiner Figur zum Beispiel einen Fehler machst, wird es dann stark beeinflusst oder zählt dann doch so ein bisschen das Team an sich, wie gut funktioniert das oder kann man das sagen? Also es ist genau wie bei den Paarläufern, ne? Oder also wenn man stürzt, kriegt man halt diesen Punktabzug für den Sturz und dann ist das Element halt auch, wird schlechter bewertet und da ist es egal, ob alle anderen stehen geblieben sind und das alles super toll gemacht haben. Die Abzüge sind dann schon merkt man sehr, dann schon sehr groß. Ja. Also du hast dann schon eine große Verantwortung als Einzelner. Auf jeden fürs Fall. Fürs Team. Auf jeden Fall, ja. Ja, echt spannend, ne? Was ist denn aus deiner Sicht das schwierigste Element? Oder gibt es mehrere? Also jetzt in den letzten Jahren ist es ja immer mehr geworden, dass die Hebungen doch sehr umfangreich und sehr, ja, wie soll ich sagen, also schwierig werden. Ne? Mhm. Man muss die Position ändern, man muss alles Mögliche noch damit beachten und wenn möglich, dass keine 5 Leute heben, sondern nur noch 2 oder 3 Leute und so weiter. Und da wird die Schwierigkeit natürlich immer größer und ich möchte natürlich auch niemanden verletzen. Demzufolge möchte ich auch meinen Partner nicht fallen lassen. Ja. Und deswegen denke ich, sind die Hebungen, glaube ich, so die größte Herausforderung, die man da heutzutage hat. Also wird der Sport in Anführungszeichen auch immer moderner, man arbeitet immer dran, den weiterzuentwickeln, die Figuren schwieriger zu machen, damit man sozusagen noch mehr Alleinstellungsmerkmale hat, oder? Na, es ist ein bisschen angelehnt doch an den Einzellauf, ne? Also da werden ja auch die Sprünge immer schwieriger und immer schwerer und so weiter. Und so ähnlich ist es eben halt hier auch. Man versucht halt immer mehr auch in diese Richtung zu kommen mit Sprüngen und mit Pirouetten und so weiter. Und das synchron hinzukriegen ist natürlich dann halt noch harte Arbeit. Genau. Wovor hast denn du am meisten Respekt auf dem Eis? Gerade wenn man jetzt an so ein Programm beim Synchron-Eiskunstlaufen denkt. Da ist es, glaube ich, das sind so, wenn man jetzt mit Spiralen, also wenn man jetzt halt die Füße halt hochnimmt und du hattest ja am Anfang ja erwähnt gehabt, mit den Kufen, ne, die sind schon sehr, sehr scharf. Möchte man nicht abkriegen. Die möchte man nicht unbedingt abkriegen und da muss man halt dann schon gucken, dass man da eben halt auch immer auch auf den anderen ein bisschen Rücksicht nimmt und eben halt sagt, okay, ich kann jetzt nicht meinen Fuß runterfallen lassen, ja. Da wäre noch ein Kopf dann gegebenenfalls. Das ist natürlich schon das Schwierigste, zumindest am Anfang. Ne? Ansonsten danach kommt er halt die Durchkreuzen. Ne? Wenn die Lücke nicht groß genug ist, dann haue ich mir die Füße weg und dann liege ich halt. Ja. Und das kann auch schon mal wehtun. Und gibt es da ein Rezept, wie man jetzt Kollision zum Beispiel vermeidet? Trainiert man das oder? Das trainiert man sehr, sehr, sehr, sehr, sehr oft. Ja. Also und man muss halt einfach Vertrauen in den anderen haben. Also ohne Vertrauen geht es halt einfach nicht. Ja. Aber es ist wie im Straßenverkehr, wenn ich kein Vertrauen in die anderen habe, dann da kann ich mich auch nicht im Auto auf der Straße bewegen. Absolut wichtiger Punkt, ne? Und wahrscheinlich gibt es auch so, wie in jedem Team, so Leute, mit denen man wahrscheinlich mehr Vertrauen hat als andere und mit denen macht man dann wahrscheinlich die Figuren so als Partner nebeneinander oder, nee, kann man Nein, gar nicht. Darf kann man gar nicht, weil die Programme sind dementsprechend so aufgebaut, dass eben halt das Größenverhältnis stimmig ist, dass es eben halt auch ganz gut aussieht, optisch gesehen. Und, ist auch eine Bewertungsform, ne? Ja. Genau, ja. Und die Hebungen versucht man natürlich nicht mit den größten und den vermeintlich schwersten zu machen, sondern eher dann eben halt die leichten, kleinen. Und deswegen kann ich eben halt nicht nach Sympathie gehen. Ich kann nicht sagen, oh nee, mit dem möchte ich jetzt nicht, sondern ich bin in einem Team und da muss ich mit jedem zumindest, was das Eislaufen angeht oder dann eben halt im Programm klarkommen. Also ansonsten bin ich falsch an der Stelle. Professionell genug sein. Ne? Genau. Genau. Hast du denn schon mal Kollision erlebt oder böse oder? Ja, doch. Echt? Also schwere Verletzungen gehabt? Also ich selber persönlich nicht. Okay. Nein. Also toi, toi, toi, das ist an mir vorbeigegangen, aber ich habe auch schon durch Kreuzen, die mit, also Fechter nennt man das, waren und dann richtig auch die Beine so ein bisschen aufgeschlitzt wurden, beziehungsweise ist auch mal jemand bei einem Einlaufen ganz normal an der Bande hängen geblieben und hat sich wirklich megamäßig schwer verletzt. Also. Okay, krass. Ja, also kann ich mir auch vorstellen. Ist ja auch ein schneller Sport. Ja. 30 km/h hat gestimmt oder? Ja, doch, also ich glaube schon. Also wenn ich so ja teilweise, also wenn man mal gut auf Schwung gekommen ist, dann ist das jetzt nicht ganz ohne. Oh, Respekt, ne? Genau, fragen wir doch mal weiter nach den Besonderheiten von diesem Sport, ne? Also ein Fehler heißt, das ganze Team hat natürlich ein Problem, ne? Wir hatten schon gesagt, so ein bisschen das periphere Sehen ist wichtig, Rhythmus, Vertrauen hast du gesagt und was ist das so für dich für ein Gefühl, wenn jetzt angenommen im Maximum 15 Leute irgendwie auf dich zurasen bei so einem Programm? Was denkt man da als Läufer, Läuferin? Na gut, sie kommen ja nicht alle auf einmal auf mich zu, nur alleine. Ja. Also die Hälfte vielleicht. Und es ist einfach nur spannend zu sehen, dass es sich auflöst dann. Ne? Also dass eben halt nichts passiert. Und das übt man eben halt unendlich oft. Manchmal denkt man schon immer, man kann es einfach nicht mehr hören und sehen, aber man macht es immer und immer wieder, bis es wirklich perfekt aussieht und das doch läuft. Ja. Und ja. Ja, aber es ist doch faszinierend, ne? Und wenn du an deine Karriere zurückdenkst, hast du irgendwie Momente gehabt, wo du vielleicht auch mal Angst hattest, so ein bisschen nicht fürs Team da zu sein oder vielleicht mal einen schlechten Tag, kommt ja wahrscheinlich auch mal vor. Passiert sowas? Tatsächlich ist mir das nicht passiert. Okay, das hört sich doch schon mal gut an. Kann ich so nicht sagen. Ich meine, die letzte Saison für mich war ein bisschen herausfordernd. Das wusste das Team tatsächlich nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt schon schwanger war. Ah, du bist schwanger noch Synchron-Eiskunst aufgelaufen? Anfang 4. Monat, ja. Da war ja eine halbe Person zu viel auf dem Feld. Das ist wohl wahr, aber es wussten nicht so viele. Und dazu muss man auch sagen, das war in Kanada, also da sind wir zur Weltmeisterschaft nach Kanada geflogen. Ura. Und da musste ich dann natürlich so ein, zwei Leute zumindest mal informieren, dass wenn mir irgendwas passiert oder wenn irgendwas ist, dass sie eben halt wissen, ich darf eben halt auch nicht alle Medikamente bekommen, die sie jetzt gerade vielleicht unbedingt haben wollten. Aber ja, das war so das, wo ich dann am meisten Respekt hatte, denn wo ich dann wirklich gucken musste, okay, ich muss meinen Kopf ausschalten, ja, und wirklich als Läufer dann auf dem Eis stehen. Aber die Angst ist so ein bisschen mitgefahren wahrscheinlich, ne? Also der Respekt, der gesunde Respekt. Genau, vielleicht. Der gesunde Respekt vorher, ja, und nachher. Okay. Auf dem Eis selber tatsächlich nicht, sondern, ja, wirklich vorher und nachher. Und was überwiegt in so einer Sportart, wenn man Athletin dafür ist, eher der Druck oder eher die Motivation? Die Motivation. Ja? Ja, ne, man möchte ja schon das Bestmöglichste zeigen und zeigen, wie toll diese Sportart ist und wie viel Spaß das machen kann. Und ich finde auch, wenn man es mal, wenn die Ersten, die es mal gesehen haben, also wenn man das erste Mal gesehen hat, sagt man auch, wow, habe ich noch nie gesehen, warum kommt das so selten oder warum, ja, sieht man das eben halt nicht? Und es ist wirklich ähnlich wie Synchronschwimmen, hattest du ja vorhin, ja, auch schon erwähnt gehabt, aber auch Synchrontanzen, also auf dem Parkett hat man das ja in den Pärchen zwar, aber das ist ja auch so ähnlich. Und wenn man da sieht, welche Präzision sie da reinlegen, um diese Figuren und Elemente da zu zeigen, so ähnlich ist es bei uns eben halt auch. Und da ist einfach dieser Wow-Effekt, dass es so funktionieren kann und dass es so läuft, ohne Sturz natürlich, ja, möglich. Das ist natürlich toll und das, die Motivation, das so hinzubekommen, dass es eben halt leicht aussieht und eben halt nicht Anstrengung ist, das war für mich eigentlich eher immer. Also auch so ein bisschen Spaß natürlich. Ja, der, na, darf logisch natürlich auch nicht fehlen, ne? Also ohne dem geht es natürlich nicht, ja, ne? Und keine Sportart, es macht Sinn, wenn man nicht den Spaß dabei hat, ne? Also ich sage immer, ist der Spaß nicht mehr dabei oder sagst du, dass du quälst dich nur noch dahin, dann sollte man lieber dann aufhören. Bist du falsch, das, ja, ist, hat man ja auch bei der amerikanischen Eiskunstläuferin jetzt bei Olympia gesehen, ne? Die irgendwie aufgehört hatte, dann wieder kam, genau, und gesagt hat, ich mach, ja, mein Ding. War auch, ja, super sympathisch, fand ich, ne? Und das ist genau der Punkt, ne? Und ich glaube, da müssen wir auch wieder zurück. Ja. Dieser Druck darf eigentlich gar nicht da sein. Und man, ja, muss einfach Spaß an dem Ding haben, ansonsten macht das alles keinen Sinn. Absolut, ne? Ja, jetzt kommen wir mal so ein bisschen dazu, wie sieht denn die Realität aus im Synchron-Eiskunstlauf, was so die Vereine angeht. Also wir haben schon gesagt, Berliner TSC ist eigentlich am bekanntesten und in Berlin auch wahrscheinlich exklusiv, hat eine große Synchron-Eiskunstlauf-Abteilung. Ich habe gelesen, 167 Mitglieder, das ist ja schon fast Profifußballstruktur, würde ich sagen. Also schon beeindruckend, ne? Ist eine Riesenzahl, eine Riesenabteilung. Und das Team Berlin 1 ist quasi ein Team, wofür der TSC oder verantwortlich ist der Berliner TSC oder wie kann man das sagen? Ja, es ist wie so ein Schirmherr der TSC, ne? Ja. Also die Sportler kommen oftmals aus den einzelnen Vereinen hier in Berlin, egal aus welchem Verein, und finden sich dort zusammen und das Team läuft halt unter dem Verein Berliner TSC. Okay. Also, ja, ähnlich, genau, wie beim Volleyball, genau. Genau. Okay, also es ist quasi, TSC ist halt nur wahrscheinlich der größte, bekannteste und dann gibt es noch in verschiedenen Bezirken verteilt in Berlin dann andere Vereine. Nein. Auch gar nicht. Also es gibt Eiskunstlaufvereine verteilt, ja, in Berlin, ja, das stimmt, aber die Sportler kommen alle nach, also wenn sie im Team Berlin 1 zum Beispiel laufen, dann starten sie alle für den Berliner TSC. Das muss man wissen, weil das ist auf den ersten Blick nicht so ersichtlich, weil jetzt war ja neulich die Synchron-Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Salzburg, ne, in Correct. Österreich. Ja. Und das konnte man oder kann man, wer mal Bilder sehen will, bei YouTube auf dem Kanal der ISO sich angucken, fand ich sehr beeindruckend. Und leider habe ich auch gesehen, bei dem Programm von Team Berlin 1 gab es die Situation, dass eine Läuferin irgendwie gestürzt ist. Ne? Korrekt. Aber das Coole fand ich, sie hat sich ganz schnell wieder eingeordnet und das ist, glaube ich, auch eine Kunst, gleich wieder mitzumachen. Genau, es ist manchmal auch sehr herausfordernd, an welcher Stelle stürzt man. Ja. Ne? Also manchmal ist es ganz, ganz schnell, dann ist man da wieder drin und manchmal muss man, weil es sich weiter bewegt und meine Position sich ja komplett verändert, muss ich irgendwie hinterherlaufen oder eben halt die Position erstmal wiederfinden. Und das, die Zeit, bis ich wieder in dem Team drin bin, zählt auch. Ist Adrenalin pur wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Und das möchte keiner erleben, um ehrlich zu sein. Das ist wirklich, man ärgert sich maßlos, wenn man dann da einmal gestürzt ist. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ne? genau, WM in Salzburg haben wir gesagt, 7. Platz. Ja, sehr gut. Das heißt, viertbestes Team der Welt. Also Respekt, ne? Ist auch richtig. Viertbeste Nation. Viertbeste Nation, genau. Genau. Weil es gibt ja quasi mehrere Teams aus einem Land unter Umständen, ne, genau. Und in Berlin, in Deutschland hast du halt verschiedene Vereine und die bekanntesten können wir ja mal kurz nennen. Das sind, wie gesagt, Team Berlin 1, dann gibt es die United Angels in Stuttgart. Korrekt. Die Saxony Ice Pearls aus Dresden. Mhm. Beeindruckt war ich auch Skating Quaces aus Chemnitz, meinem Chemnitz. Sehr cool, wusste ich gar nicht, siehst du, so lernt man dazu. Und München und Mannheim hat auch noch Vereine. Genau, in Chemnitz ist es eben halt ähnlich wie hier in Berlin, dass man eben halt vom Nachwuchs bis zum Erwachsenenbereich halt unterschiedliche Teams hat, genau. Ich sag nur Katharina Witt. Genau. Daher kommt das wahrscheinlich, ne? Siehst du, so kann man sich das herleiten. Die trainieren sogar in der Halle, wo sie damals. Krass, ja. Aber da kommen wir auch schon zu so einem Punkt, der Erfolg ist da. Also man hat im Prinzip ein Weltklasse-Level, was man erreicht mit der Sportart, aber sie ist kaum bekannt. Und jetzt musst du mir mal sagen, warum ist das so? Also warum hat man eine Sportart auf einem super Niveau, aber die prägt halt so ein Nischendasein? Also der Bekanntheitsgrad ist sehr gering. Also hätte ich jetzt kenne ich drei Leute inzwischen, die den Sport machen, seit ein paar Wochen. Und vorher kannte ich das nicht und ich wette, vielen von unseren Hörern geht es auch so. Was ist die Ursache, deiner Meinung nach? Ich glaube, es geht damit los, dass Eiskunstlaufen an sich jetzt nicht so wahnsinnig populär, zu sehen ist. Und wenn man dann mal Übertragungen sieht, dann sieht man eben halt das normale Einzellaufen, Paarlaufen oder so. Und wenn dann mal Wettbewerbe sind, wo eben halt auch Synchron mit drin ist, dann wird das oftmals nicht mit übertragen. Also man muss es dann schon wissen und man sollte das mal gehört haben. Zu den deutschen Meisterschaften sieht man es relativ oft noch mal mit dabei, aber eben halt jetzt auch ganz viel über Streams oder halt in YouTube. Also gerade so Fernsehen, öffentlich-rechtliches Fernsehen, eher nicht, weil das natürlich eine Randsportart ist, muss korrekt, man sagen. Ja. Und ich fand es beeindruckend, zum Beispiel die Weltmeisterschaft, klar, war in Österreich, kam im österreichischen Fernsehen auch. Ne? Also da ist es ein bisschen anders, aber klar, wenn da eine Weltmeisterschaft ist, die groß rauskommt, dann sieht es vielleicht auch wieder anders aus. Ne? Genau. Und am Ende, ich meine im Eiskunstlauf, wer ist da, sag mir mal irgendeinen Namen, den man kennen muss. Klar, wir haben dieses Pärchen, ne, was bei Olympia auch sehr gut war. Beide Paarlaufpaare, muss ich sagen, sind, glaube ich, sehr gut. Ja, aber im Einzel sind wir nicht so gut da vertreten. Da ist gerade so ein bisschen mau, um ehrlich zu sein. Aber das ist, glaube ich, eher, da kommen wir wieder an den Punkt, habe ich denn Bock weiterzulaufen? Ja. Pubertät. Ne? Also da spielen viele Sachen rein und dann nimmt halt auch die Verletzungsgefahr. Also man muss ja sehr früh anfangen mit der Sportart und das kann natürlich dazu führen, dass dann irgendwann mal hat man den Kanal voll und man will einfach gar nicht mehr wieder zurückkommen oder eben halt, man schafft es auch nicht mehr. Und da sind wir jetzt gerade an so einem Punkt, wo eben halt im Einzellaufen das gerade ein bisschen schwierig ist. Aber gut, man muss eben halt die Dinge angehen und dann sich auch mal vielleicht bei den anderen Nationen ein bisschen umgucken, wie versuchen die das hinzubekommen. Und ja, finanziell ist es natürlich sehr tragisch, ne? Ja. Also selbst unser bestes Paarlaufpaar muss gucken, wie sie finanziell über die Runden kommen. Und das kann es einfach eigentlich auch nicht sein. Ja, und am Ende fehlt natürlich wieder mal so ein Durchstarter, ne? Wo man sagt, jetzt haben wir mal wieder einen erfolgreichen Star irgendwie oder mehrere Stars. Dann ist natürlich das öffentliche Interesse auch geweckt und dann kommen vielleicht auch die Medienanstalten auf die Idee, das mal wieder mehr zu präsentieren. Aber dafür gibt es einfach zu viele Sportarten, ne? Muss man halt leider auch sagen. Das stimmt, aber man merkt halt auch in Deutschland jetzt auch wieder mit Olympia und so weiter, es haben ja einige Sportarten oder einige Sportler ja angesprochen, dass sie zwar hier Höchstleistungssport, jeder möchte gerne, dass sie Medaillen gewinnen, aber keiner akzeptiert, dass man eben halt mit einem vierten Platz eben halt immer noch in der Welt der viertbeste ist. Also das muss man erstmal hinbekommen und überhaupt zu Olympia zu kommen. Ehrlich gesagt, es war mein Traum gewesen, irgendwann mal zu Olympia zu kommen, aber Das glaube ich. Ne? Leider hat es bei dir nicht geklappt. Nee. Aber gut. Das ist auch, was du sagst. Die Story ist halt auch so ein Kennzeichen der heutigen Zeit, finde ich. Dieses, man ist nur auf Erfolg getrimmt und wenn man dann weniger erfolgreich ist, um nicht zu sagen nicht erfolgreich, dann ist es sofort wie eine echte Niederlage zu sehen. Und das finde ich auch schade. Ne? Also da fehlt halt auch, dass man das mehr schätzt, was man geleistet hat, sogar von außen. Ne? Also Medien, klar, die werfen sich ja immer da rein. Ne? Genau, und tatsächlich ist es so, dass man als Sportler ja eigentlich in so eine Sportart anfängt und sagt, einmal zu Olympia. Ja. Da geht es noch nicht mal darum, dass ich Erster, Zweiter oder Dritter werden will, sondern ich will einfach nur mal da sein, das mal miterleben, das Feeling haben. Und ich weiß nicht, wie viele Zuhörer jemals den Gedanken hatten, vielleicht mal bei Olympia dabei zu sein. Und sich dann darüber zu äußern, ob es gut oder schlecht war, die Leistung, finde ich, ist immer schon ein bisschen sehr spannend. Kann ich nachvollziehen. Und gerade auch aus der Sicht einer Sportlerin. Ne? Mhm. Also das ist auch nochmal eine andere Kategorie. Ne? Nun sagen wir mal, wo die Sportart ihren Ursprung hatte. Also die kommt aus Amerika. Da wurde sie quasi entdeckt. Ne? 1976 gab es den ersten Wettkampf zwischen USA und Kanada. Und die dominierende Nation ist erstaunlicherweise Finnland. Die haben nämlich die meisten Weltmeistertitel. Skandinavien ist ja überhaupt so ein Bereich. Die haben halt Teamsportnationen, ne? Also du nix, genau. Und ist das vielleicht auch der Grund? Kann man da vielleicht schnippig die Frage stellen, was machen denn diese Länder richtig? Oder muss man die Frage sagen, was macht Deutschland falsch? Oder ist es völlig verfehlt? Ich glaube, falsch kann man da nicht sagen. Die laufen ein anderes Konzept. Also in Nordamerika, auch Kanada ist sehr weit oben mit dabei. Und auch in Finnland ist es halt eher so, dass sie alle sich zusammen bündeln an einem Ort und dort auch zusammen teilweise zur Schule gehen. Die Trainings, also vormittags, nachmittags, also wie in einem richtigen Hochleistungssport sozusagen eigentlich zusammen sind. Und in Deutschland ist es halt einfach auch noch so, ja, man macht es, man trifft sich dann auch mal fünfmal die Woche zum Training. Das, dann ist man froh, dass man Trainingszeiten bekommt für anderthalb Stunden und dann verliert sich das auch schon. Also dieser Teamgedanke und dieser Teamzusammenhalt und was die alles auch in ihrer Freizeit zusammen machen, ist, glaube ich, in den anderen Nationen ein bisschen höher noch. Also Deutschland versucht es schon hinzubekommen, aber wir kriegen die Struktur nicht so hin, wie es da halt ist. Genau, die Struktur ist das eine und natürlich auch die Kultur möglicherweise, ne, die dahinter steckt, weil wir kommen aus Berlin, wir können davon ein Lied singen, ne? Sporthallen sind rar und Trainingszeiten erst recht, du hast es gesagt, und da geht es dann halt schon los. Ne? Ist ja die Basis für eine gute Karriere, wenn du auch viel trainieren kannst und die Möglichkeiten hast. Und ich meine, Eishallen sind ja noch weniger vorhanden wahrscheinlich als normale Turnhallen. Da wird es wahrscheinlich auch sehr speziell sein. Ne? Das stimmt. Ich glaube aber, dass die Voraussetzung der Eishallen nicht unbedingt das Problem ist, sondern die Eiszeiten zu bekommen. Wir müssen uns dann noch konkurrieren mit Eishockey und, stimmt, und so weiter. Ja, ne? Da sind ja auch noch ein paar Sportarten, die da Interesse haben. Absolut, ja. Die Eiszeiten zu nutzen. Und deswegen muss man da schon ein bisschen kämpfen, dass man da das eben halt so strukturiert hinbekommt, dass es eben halt auch funktioniert und läuft. Du hast vorhin so ein bisschen berichtet, dass man sozusagen die Athleten, die in einem Team zusammenarbeiten, halt auch so ein bisschen kategorisiert nach Größe oder so weiter. Wie rekrutiert man denn so 16 Leute, die eigentlich irgendwie gleich sein müssen? Wie macht man denn sowas? Wie funktioniert denn sowas? Also es gibt jetzt so immer zum Ende der Saison halt wie so eine Art Castings, also wo man eben halt sagt, kommt vorbei. Heutzutage sagt man, glaube ich, Tryouts, ne? Ja, kann man. Ja, wir müssen ja modern sein, ja. Richtig. Und da melden sich eben halt Sportler an, die Interesse haben und dann wird geguckt, also dann versucht man eben halt, sie ein bisschen in dem Team zu integrieren und versucht da ein paar Dinge zu machen, ein paar Schritte, ein paar Übungen. Das geht relativ einfach, wie gesagt, und dann guckt man, ob das passen kann oder könnte. Und natürlich ist da dann auch nachher am Ende die Frage, ob der Sportler selber das auch wirklich dann noch möchte. Na, da kommen wir dann wieder, kann ich mit dem nicht oder hat mich das jetzt gecatcht oder nicht? Mhm. Nur weil ich gerne dabei sein wollte, heißt das ja noch lange nicht, dass ich mit denen klarkomme. Aber zum größten Teil ist es so, dass man dann schon die Möglichkeit hat, dann da auch mitzulaufen. Okay, also aber ihr geht teilweise als Verein auch aktiv auf Leute zu. Das passiert natürlich auch, ne? Ja. Unabhängig das, davon. Natürlich. Ja. Also man versucht natürlich schon innerhalb der Saison dann zu gucken, wo läuft es vielleicht nicht ganz so gut oder dann mal anzusprechen, Mensch, wie sieht es denn aus? Hätte es nicht Lust, zu uns zu kommen? Oder auch gerade bei Läufern, die aufhören, also wo man da am Ende der Saison weiß, okay, ich will nicht mehr, dass man dann einfach nachfragt, Mensch, wie sieht es denn aus? Hättest du denn nicht Lust, bei uns denn eben halt mit einzusteigen, da weiterzumachen, wir haben das und das vor und das eben halt ihnen auch mal ein bisschen zu erzählen. Und man muss dazu sagen, dass die Sportart jetzt ja auch deutlich, deutlich an Niveau gewonnen hat auch. Ne? Mhm. Also es ist nicht mehr so, wie es früher war, so von wegen, naja, ich bin im Einzellauf nichts geworden, dann gehe ich eben halt zum Synchron, sondern jetzt ist es so, dass viele sagen, Synchron zu machen ist, glaube ich, eine ganz nette Idee. Ja. Und ich kann es eben halt auch sehr lange eigentlich auch machen. Ne? Also wenn ich das mit meinem Arbeitsalltag, also selbst mit Ausbildung und schon dann normalen Arbeitsvertrag dann hinbekomme, dann ist es doch super. Das klingt gut. Also man begeistert sich halt schon für diesen Sport mittlerweile und stempelt den halt nicht mehr ab. Ne? So hast du es ja jetzt erzählt. Wie ist denn das überhaupt? Wann fängt man idealerweise an und wie viel Zeit muss man denn pro Woche investieren für so einen Sport? Kann man das überhaupt verallgemeinern oder kommt es auf die Altersstufe an? Genau, das kommt ein bisschen aufs Alter drauf an und man sollte natürlich so früh wie möglich anfangen, um ehrlich zu sein. Einfach auch, um die Angst vorm Fallen oder vor irgendwelchen Sachen zu verlieren. Mhm. Ist ähnlich wie mit dem Fahrradfahren, glaube ich. Ne, weil, wenn ich jetzt, oder mit dem Schwimmen, umso später ich anfange, umso schwieriger wird. Am Anfang wird man wahrscheinlich so ein, zwei Mal vielleicht die Woche Training anbieten. Meistens in den ganz kleinen Gruppen, also in den jüngeren Jahren, auf dem Wochenende, dass man dann Samstag oder Sonntag dann mal eine Trainingszeit bekommt. Und umso älter man wird, umso mehr Trainingszeiten bekommt man natürlich. Und dann hat man dann teilweise in Vorbereitung auf Wettbewerbe auch bis 6 oder 7 Mal die Woche Training. Ja, und eine Frage muss ich natürlich stellen, weil gerade eure Tochter hier reinkommt. Warum spielen eure Kinder Volleyball und machen nicht synchron Eiskunstlaufen? Das ist eine gute Frage. Nein, weil sie haben beide sogar mit Eiskunstlaufen angefangen. Ach, tatsächlich? Ja, ja. Oh, jetzt bin ich ja überrascht. Selbst mein Sohn hat Eiskunstlaufen mal gemacht. Da war es aber so, dass es, als es dann Richtung erste Klasse ging, haben sie gesagt, nee, wollen wir nicht. Also keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber das war dann nicht so unbedingt gewollt, dass er das weitermacht. Dann ist er zum Schwimmen gewechselt. Das hat er sehr gut gemacht sogar. Und dann hatten wir durch eine Sportförderung, ich weiß gar nicht, wie hieß denn das? Berlin macht Talent. Mhm. Genau, die Talentiade. Ah, ja. Über die Talentiade ist er eben halt dann zum Volleyball gekommen und dann hat er gesagt, er möchte auf partout kein Schwimmen mehr machen, er möchte Volleyball spielen. Ja. Und bei meiner Tochter war es halt dann so gewesen, die durfte die ersten 4 Jahre sportschulmäßig sogar Eiskunstlaufen machen. Und sie war aber für die Sportart leider ein bisschen zu groß damals. Da war es ein bisschen kompliziert, Technik und Größe zusammenzubekommen und dann hat es einfach leider nicht mehr so gereicht und wir hatten uns dann vorher schon so ein bisschen umgeguckt und haben gesagt, Mensch, Volleyball ist doch bestimmt auch noch was und sie hat dann relativ zügig und schnell, gerade in der Corona-Zeit, dann den Spaß am Volleyball gehabt. Aber das klingt doch gut, ja, also ich finde es halt auch mal gut, wenn man ein paar Sachen ausprobiert und dann sagen kann, ja, ist vielleicht doch nichts oder so, ne, und dann, wenn man dann seine Sportart auch noch findet, besser geht es ja eigentlich nicht, ne, also. Genau. Und die sind ja auch zufrieden beide. Ja, sie nickt sehr gut. Ja, unsere Hörer fragen sich sicherlich, wenn wir jetzt das Interesse geweckt haben bei unseren Hörern, wo kann man das Ganze denn sehen? Kann man da einfach irgendwie mal hingehen zum Training oder gibt es irgendwelche Events, wo man sich orientieren kann, wo man mal hinfahren kann am Wochenende? Wie ist denn das? Also ist natürlich eine Wintersportart, jetzt wird Frühling. Genau. Ich glaube, wir haben es gerade verpasst, aber der nächste Winter kommt bestimmt. Also die Trainings sind alle öffentlich, also da kann man auch gerne mal vorbeigehen. Hier beim SC Berlin immer die Möglichkeit. Wo findet man den SC Berlin hier? In der Konrad-Wolf-Straße. Auch am Sportforum sozusagen? Am Sportforum, sozusagen. Genau. Okay. Wir haben ja 3 Eishallen und die kleinste Halle, vermeintlich kleinste Halle, ist eigentlich für die Eiskunstläufer ein bisschen vorbehalten und dort kann man auch sehr schön auch mal von außen reingucken. Da muss man nicht unbedingt in die Halle reingehen, aber kann man natürlich. Und beim Berliner TSC hat man natürlich auch sehr gute Möglichkeiten. Okay. Als du es gerade gesagt hast, kam mir die Frage auf, sind die Hallen unterschiedlich oder wird Synchron-Eiskunstlaufen in einer normalen Eislaufhalle letztendlich wie beim Einzel-Eiskunstlauf gemacht oder gibt es da Unterschiede? Nee, also das ist die gleiche Eisfläche. Ja. Okay. Man hat nur den Unterschied manchmal, dass international die Hallen vielleicht ein bisschen kleiner sind, also die Eisbahnen. Aber das müssten die Leute kennen, die auch Eishockey schauen. Hm. Die wissen, dass eben halt auch in Nordamerika zum Beispiel die Eisfläche kleiner ist. Also muss man beim Training schon darauf achten, eher auf einer kleineren Fläche trainieren, weil sonst hat man ja ein Problem. Naja, irgendwie. Ja, aber das macht man nur kurz vorm Wettbewerb. Ah, okay, stellt man sich dann um. Genau. Ja. Aha, spannend auf jeden Fall. Genau, achso, eine Frage dazu noch. Kostet es irgendwie Eintritt, wenn man jetzt so ein, irgendwie eine deutsche Meisterschaft oder irgendwas, was, womit muss man rechnen? Ja, zu einer deutschen Meisterschaft, ja, da muss man schon einen Eintritt bezahlen. Das ist aber ein bisschen abhängig davon, wo moderat der Stand. Wahrscheinlich. Genau, ja. Und es hilft ja auch dem Sport. Und man kann auch alle anderen Sport, also alle anderen, nicht Sportarten, sondern also Einzellauf und Paarlauf ja. auch mit dazugucken. Ne? Also ach so, das ist dann man, auch man immer zahlt dabei. Es nicht extra, sondern ja. genau. Okay, sehr schön, sehr schön. Und natürlich, ja, am Ende lebt der Sport natürlich auch wahrscheinlich über Förderer und Spender. Auf und jeden das wird Fall. Immer sehr gern gesehen. Ne? Ja, auf das, jeden Fall. Das ist ja im Volleyball genauso. Überall eigentlich. Ne? Kommen wir mal zu einem Thema, was wir auch schon mal hatten, Olympia. Ein eigentlich ein cooles Thema, aber natürlich für diese Sportarten ja sehr umkämpftes Thema, sage ich mal. Ne? Die Sportart ist nicht olympisch, das muss man erst mal sagen. Korrekt. 2018 für die Olympischen Spiele in Pyeongchang gab es mal einen Antrag, dass die Sportart olympisch wird, ist aber abgelehnt worden. Ja, leider. Ja, und aktuell gibt es natürlich Bestrebungen, dass es weitergeht. Man will die Sportart unbedingt mal olympisch machen. Man hat jetzt bei der aktuellen Olympiade, gab es zum Beispiel Skibergsteigen, das war eine neue Sportart und wenn ich gleich die Dinge sozusagen, wenn wir darüber reden, warum so eine Sportart abgelehnt wird, kann man vielleicht auch mal an Skibergsteigen denken und da den Vergleich ziehen. Also kennst du denn Gründe, warum das so schwer ist für Olympia? Na, eine Zulassung zu kriegen. Zu meiner Zeit, wo ich noch aktiv gelaufen bin, war immer die Aussage, dass wir zu viele Leute auf dem Eis sind. Also, ja. dass die Anzahl der Läufer zu hoch ist mhm. und dadurch die Kosten zu hoch wären. Genau, das ist ein absolutes Argument, das habe ich auch so gesehen oder gelesen. Die Teams sind einfach zu groß, zu viele Athleten, weil du musst ja sozusagen in dem olympischen Dorf entsprechend Kapazitäten schaffen. Korrekt. Und der Trend geht eher dahin, dass das versucht wird zu reduzieren. Ne? Und das ist natürlich ein großer Knackpunkt für die ganzen Teamsportarten. Ne? Also gibt ja auch deutlich populärere Sportarten. Mhm. Gerade im Wintersport, Eishockey hatten wir vorhin. Ne? Das sind ja auch viele Athleten. Wobei so eine Eishockeymannschaft ist ein bisschen kleiner ne? als so eine Synchronen. Ich glaube nicht. Insgesamt nee. Gesehen, glaube ich, mit Auswechselspielern, glaube ich, ist und dem ganzen Staff dahinter. Genau, glaube ich, dass Eishockey sogar ein bisschen größer ist. Dann hoffentlich hat keiner zugehört vom Eishockey jetzt, genau. Und was ich auch noch gelesen habe, der Sport wird in zu wenig Nationen betrieben. Also aktuell in circa 19 ja. Ländern nur. Ja, das kann, genau das ist auch ein Grund gewesen. Deswegen hat man versucht, die Anzahl der Läufer auf dem Eis zu reduzieren, um eben halt mehr Nationen noch dazu zu bekommen, dass sie eben halt ein Team zusammenstellen können. Auch eine gute Strategie, ja. Genau. Und da sind die Japaner dann, glaube ich, ganz gut dann auf den Schirm gekommen mal damals, das weiß ich nicht. Also vielleicht hilft das ja, ne? Und klar, die Logistik ist einfach auch Geld, kostet ja. Geld und Geld haben hat ja keiner, wissen wir ja, ne? Aber von daher, ja, ich hoffe, dass es ja mal klappt, weil gut, Berlin hat sich eher für die Sommerspiele beworben, glaube ich, ne? Aber die Winterspiele, die nächsten kommen ja, es dauert ja immer ein paar Jahre, ne? Bis das dann funktioniert. Also wer jetzt jung ist und einsteigt in den Sport, hat vielleicht gerne. Gute Chancen. Ne? Genau. Für die jetzt schon älter sind und vielleicht kurz vor dem Ende der Karriere stehen, ist es natürlich schade. Weil wie du sagst, das sollte ja eigentlich schon das Ziel eines jeden Sportlers sein, Olympia zu erreichen. Ne? Und ich denke, das ist auch für jeden, der wirklich intensiv Sport betreibt, immer schon das Ziel, ja. dahin zu kommen. Also. Naja, und daraus folgt ja letztendlich, dass auch die nationale Förderung leidet. Ne? Weil genau. eine Sportart, die olympisch ist, wird natürlich deutlich mehr gefördert, kriegt mehr Unterstützung, auch finanziell natürlich, ne, als diese Sportarten, die einfach nur kämpfen, irgendwie zu überleben und sich irgendwie über Wasser halten. Ne. Das ist natürlich auch schade. Also von daher wäre ja so eine Olympiateilnahme schon ein echter Meilenstein für die Sportart. Auf jeden Fall. Ja. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es klappt. Ne. Glaubst du, hast ja eigentlich schon gesagt, also glaubst du, dass Synchron-Eiskunstlaufen, wenn man dir jetzt irgendwie die Frage stellen würde, warum gehört das zu Olympia? Weil es eine wahnsinnig interessante Sportart ist. Also es macht wirklich megamäßig viel Spaß, dazu zu schauen. Ja. Und jedes Team hat andere Auffassung, eine Musik zu interpretieren. Gerade in den Kürbereichen ist es wirklich so, dass man dann immer denkt, wow, wo kommt denn jetzt auf einmal die Idee her, so, das so zu machen und das so zu gestalten. Und ehrlicherweise, gebe ich ehrlich zu, habe ich in den letzten Jahren immer beim Einzellaufen weggeschalten. Oh, okay. Auch weil es einfach langweilig wird. Die Läufer laufen halt einfach von Sprung zu Sprung. Ja, ja, sie versuchen jetzt alle eben halt technisch immer auf das höchste Niveau zu kommen. Mit ein bisschen Glück bleiben sie alle stehen. Mhm. Aber es sieht irgendwie alles gleich aus. Und da jemanden noch zu finden, der eben halt den Spaß, so wie unsere Olympiasiegerin jetzt dieses Jahr, zu sehen, ist eigentlich schon kaum noch da. Und deswegen macht es mir persönlich im Moment weniger Spaß, da reinzuschauen. Und das ist eben halt in dieser Teamsportart, in Synchron, halt megamäßig spannend und schön zu sehen, welche Ideen da umgesetzt werden und wie Musiken auch interpretiert werden teilweise. Ne? Also wir hatten zum Beispiel auch mal eine West Side Story gehabt, also mit zwei verschiedenen Kostümfarben. Auch nicht schlecht. Mhm. Ja, das steckt ja auch noch dahinter, ne? Also dieses ganze, diese Outfits und Choreografie, die man dann noch hat, da gibt es ja auch spezielle Leute für, die sich eigentlich nur darum kümmern, oder? Korrekt. Ja, also das ist auch, muss man auch mal sagen, das ist ja das Team hinter dem Team, was man ja auch viel zu wenig sieht, ne, letztendlich. Und du hast aber eine schöne Überleitung gebracht, weil ich habe es hier genannt, der unterschätzte Kern. Und das ist genau der Punkt auch für mich, ne? Also wir feiern oft das einzelne Genie in der Sportart, aber hier hast du wirklich 16 Menschen auf dem Eis und eigentlich bildlich gesehen funktionieren die wie ein einzelner Körper. Korrekt. Ne? Also so kann man es ja beschreiben. Und das hat mich halt auch bei dem Thema total fasziniert, muss ich ehrlich sagen. Also würdest du das unterstreichen, wenn man sagt, das ist eigentlich die höchste Form der Präzision im Sport überhaupt, was man beim Synchron-Eiskunstlaufen sieht? Ob es jetzt unbedingt die höchste Form ist, weiß ich nicht, aber es ist eine mit der höchsten auf jeden Fall. Also natürlich ist in einem Paarlauf, also bei einem Paarlaufpaar muss man natürlich auch komplett abgestimmt sein und präzise sein, weil ansonsten funktioniert es auch nicht und beim Eistanzen ja auch. Aber hier ist es eben halt die Masse an Menschen dahin zu bekommen, dass sie alle gleich aussehen. Genau, ne? Und das ist auch eine Kunst wahrscheinlich. Genau. Und das gelingt aber sehr gut, finde ich. Ne? Ja. Ja, mega, mega spannend und mega faszinierend, die Sportart. Und an der Stelle schon mal recht herzlichen Dank, dass du uns einen guten Einblick gebracht hast, auch wenn du jetzt nicht mehr aktiv bist sozusagen. Ne? Aber man hat rausgehört, dass du total fasziniert bist von dem Sport und das mit viel Liebe gemacht hast. Auf jeden Fall. Hast du denn noch irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest? Irgendwie einen Appell oder ist jetzt deine Chance, ein bisschen Werbung zu machen für den Sport, für deinen Verein? Und ja, nutzt die Chance. Ja, also erstmal alle diejenigen, die Lust haben, Eiskunstlaufen zu machen, einfach ausprobieren, hingehen, in den Verein einfach nachfragen. Da gibt es immer Ansprechpartner, die einem auch antworten und das einfach wirklich ausprobieren, gerade bei den Kindern. Ne? Mhm. Nichts ist schöner, als wenn die Kinder anstatt irgendwo vor der Playstation zu sitzen, halt einfach ein bisschen sich bewegen und Sport treiben. Und ansonsten, alle, die jetzt hier die Faszination hoffentlich mitgenommen haben und ein bisschen Geld übrig haben, wir können immer in den Teams Geld benötigen. Also Sponsoring ist immer herzlich willkommen. Ja. Also das ist wirklich, wir hatten nochmal jetzt hier am Ende mit den Kostümen und den Choreografen und so weiter, es kostet alles extra Geld und auch die Trainingszeiten, alle müssen wir extra bezahlen. Und da ist wirklich, jeder Cent ist da wirklich wichtig und wert. Und man kann über Team Berlin 1 eben halt auch das mit Spenden machen und dann kriegt man auch eine Spendenquittung tatsächlich. Das ist sehr gut. Und ich muss dir sagen, ich habe mir auch vorgenommen, mal da was zu spenden, weil das mache ich gerne. Und das habe ich in der Vergangenheit schon bei anderen Sportarten gemacht und ich kannte halt Synchron-Eiskunstlaufen nicht, deswegen konnte ich es nicht. Alles gut. Genau. Und ja, das, was mich auch immer so ein bisschen von den Socken haut, ist halt, wer diese Sportart nicht kennt, die ist halt direkt vor der Tür. Das Korrekt. Ist ja das Krasse eigentlich, ne? Man weiß es halt nur nicht. Also das ist auch natürlich eine Aufgabe, dass man das ein bisschen bekannter macht. Aber vielleicht klappt es ja irgendwann mit Olympia. Ja. Schauen wir mal, wir drücken die Daumen. Ja, ich habe da natürlich auch noch ein passendes Schlusswort und unser Gespräch hat sich erfreulicherweise genau in die Richtung auch entwickelt und das finde ich natürlich mega. Deswegen versuche ich das mal so ein bisschen vorzutragen. Also klar, wenn man an Eiskunstlauf denkt, dann sehen wir mehr die Einzelkämpfer, ne? Die Perfektion, die Eleganz, die Kontrolle, kann man alles nachvollziehen. Aber Synchron-Eiskunstlaufen zeigt uns halt auch etwas anderes. Das ist nämlich echte Perfektion, die liegt nicht darin, alleine zu glänzen, sondern auch so präzise sich zu zeigen und auf andere einzulassen, dass aus vielen Menschen eine einzige Bewegung wird. Und vielleicht ist genau das die eigentliche Höchstleistung, nämlich nicht besser zu sein als die anderen, sondern perfekt mit ihnen zu sein. Und ich glaube, das ist eine super schöne Zusammenfassung und beschreibt den Sport extrem gut. Na? Und damit sage ich dir herzlichen Dank für deine Zeit und für die aufschlussreichen und spannenden Informationen. Wir grüßen an der Stelle natürlich die Teams vom TSC, Team Berlin 1 und alle Teams, die es da in der Sportart auch noch gibt und wünschen natürlich viel Erfolg für die kommenden Aufgaben. Jetzt ist erstmal Sommerpause. Korrekt. Und zur neuen Saison freuen wir uns natürlich, wenn wir nur Positives hören und vielleicht irgendwann die Sportart auch bei Olympia sehen. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gern und vielleicht mal bis zum nächsten Mal. Alles klar. Gut. Tschüss. Tschüss. Ja, das war doch mal ein informatives und gut strukturiertes Gespräch. Danke, Stefan, dafür. Danke auch an euch, dass ihr mit dabei wart. Und nächste Woche geht es dann wie gewohnt chaotisch und hoffentlich unterhaltsam weiter. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Macht's gut.